1. Beach die den Monat Aviv und feier das Passafest zu Ehren des Herrn, deines Gottes, den im Monat Aviv hat der Herr, dein Gott, dich nachts aus Ägypten herausgeführt. 2. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, scharf und rinder als Passahopfer und dem Ort schlachten, den der Herr erwählen wird, im dort seinen Namen wohnen zu lassen. 3. Du darfst dazu nichts gesorts essen, 7 Tage lang sollst du ungesort Brot essen, das Brot der Bedrängnis, denn du bist in großer Eil aus Ägypten ausgezogen. Die soll dich dein Leben lang und den Tag deines Aussags aus Ägypten erinnern. 4. 7 Tage lang darf in deinem gesamten Gebiet kein Sauerti gefunden werden, und von dem Fleisch, das du am ersten Abend opferst, darf nichts bis am nächsten Morgen übrig bleiben. 5. Du darfst das Passahopfer nicht in einer deiner Ortschaften feiern, die der Herr, dein Gott, dir gibt. 6. Viel mehr sollst du das Passahopfer in dem Ort schlachten, denn der Herr, dein Gott, erwählen wird, im dort seinen Namen wohnen zu lassen. Die soll am Abend geschehen, wenn die Sonne untergeht, so glichen sieht, als du aus Ägypten wegzogst. 7. Du sollst es in dem Ort koschen und essen, denn der Herr, dein Gott, erwählen wird, und am nächsten Morgen sollst du dich auf den Weg machen, im Nachhause zurück zu kehren. 8. 6 Tage lang sollst du ungesort Brot essen, und am siebten Tag ist ein heilige Versammlung für den Herrn, deinen Gott, und diesem Tag darfst du kein Arbeit verrichten. 9. Du sollst dir sieben Wochen absalen, beginn mit dem Zahlen der sieben Wochen, sobald du die Sickhell und die Hom legst. 10. Danach sollst du dem deinem Gott, das Wochenfest feiern und freiwillig Opfergaben darbringen, deren Mensch dem Siegen entspricht, den der Herr, dein Gott, dir gewort hat. 11. Du sollst vor dem deinem Gott, frohlich sein, du, dein Sohn und dein Tochter, dein Knecht und dein Magd, der Levit, der in deiner Stadt wohnt, so I der Fremdling, die Ways und die Witwe, die bei dir leben, und dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, im dort seinen Namen wohnen zu lassen. 12. Denk daran, dass du selbst Sklave in Ägypten warst, und achte darauf, dies Vorschriften zu befolgen. 13. Das Lobhuttenfest sollst du sieben Tage lang feiern, nachdem du den Ertrag deiner Ten und deiner Kälte eingebrachtest. 14. An diesem Fest sollst du fröhlich sein, du, dein Sohn und dein Tochter, dein Knecht und dein Magd, der Levit, der Fremdling, die Ways und die Witwe, die in deinen Städten wohnen. 15. Sieben Tage lang sollst du dem deinem Gott, und dem Ort feiern, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich in all deinem Ertrag und bei all deinen Taten segnen, deshalb sollst du überaus fröhlich sein. 16. Dreimal im Jahr sollen all männlichen Personen unter euch vor dem deinem Gott, und dem Ort erscheinen, denn erwählen wird, am Fest der ungesorten Brot, am Wochenfest und am Lobhuttenfest. Niemand soll mit leeren Handen vor dem erscheinen. 17. Jeder soll ein Gabe darbringen, die seinen Möglichkeiten entspricht, Gemmes dem Siegen, den der Herr, dein Gott, im gegeben hat. 18. Du sollst dir in allen deinen Städten, die der Herr, dein Gott, dir gibt, Richter und Beamte nach deinen Stammen einsetzen, damit sie das Volk gerecht richten. 19. Du sollst das Recht nicht verdrehen, nicht partisch sein und kein Bestechung ernehmen, denn Bestechung verblendet die Weisen und verdreht die Wort der Gerechten. 20. Du sollst ausschließlich der Gerechtigkeit folgen, damit du leben bleibst und das Land in Besitz nehmen kannst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 21. Du sollst dir neben dem Alter des Herrn, deines Gottes, den du errichtest, keinen Kultbaum aus in deinem Holz pflanzen. 22. Ort sollst du dir keinen Kultstein aufrichten, denn der Herr, dein Gott, hast solche Dinge.